وبركاته. بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Wir machen weiter mit unserem Unterricht, Barakallahu Fikum, und zwar heute haben wir die Erklärung von der Erklärung von Riyad Salihin. Und wir sind bei Kapitel 20. Hinweisen auf Gutes und Aufruf zur Rechtleitung oder Irrtum. Inshallah, ab morgen fangen wir den Unterricht an ab 19.30 Uhr. 19.30 Uhr, inshallah, weil wir Isha-Gebet, wir werden mit Isha-Gebet so ungefähr 19.15 Uhr oder nur 19.20 Uhr fertig. Da brauchen wir 10 Minuten, dann fangen wir mit dem Unterricht an. 19.01 Uhr. Ja. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Falls es Probleme in Palto gibt, dann kann man den Unterricht, Barakallahu Fikum, in Ustream, in unserem Raum zuhören. Also, falls jetzt was in Palto passiert, dann könnt ihr doppelt zuhören. Und wenn man dort ist, dann sollte man hier auf Mute oder Mute, hier steht das hier links im Raum in Palto, da kann man draufklicken, da hört man nur dort in Ustream. Das ist eine Möglichkeit, Barakallahu Fikum, dass man den Unterricht nicht verpasst. Und dort auch ist leichter aufzunehmen. Es gibt einen Bereich, dass man sofort recorden kann. Khair. Bab fi dilalati ala al-khayri ala khayr wa du'a'i ila huda au dalalah. Qala ta'ala wad'u ila rabbik. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. بارك الله فيكم. هذه الآيات فيها دلالة على الخير، فالإنسان المؤمن يبين للناس الخير الذي ينتفعون به سواء في الدنيا أو في أمور الدين، ومن دل على الخير له أجر الفاعل، والدلالة شيء والدعوة أخص من الدلالة. فإذا دل ودعا كان ذلك أقوم وأحسن. وادعو إلى ربك، أي أدعو إلى الدعوة، هي الطلب، طلب. فأدعو إلى ربك، أي أطلب من الناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، ولتكن نيتك في ذلك لله سبحانه وتعالى. والدعوة لا بد فيها من العلم، كذلك الدلالة. يعني لو واحد من الناس سألك الآن أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، إذا ما عندك علم أين ذلك المكان لا تستطيع أن تدله. وكذلك الدعوة والدلالة في الدين، إذا ما كان عندك علم في الدين وما كنت تعرف هذا الشيء ما أستطيع أن تدل ولا تستطيع أن تدعو. فلا بد من العلم، وحتى البلاغ لا بد فيه من العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أي بلغوا عني الشيء المناسب في المكان المناسب، ولو كان شيئا مثل آية واحدة. أما يا أخوة الذي يدعو بغير علم، انتبهوا بارك الله فيكم، الذي يدعو بغير علم فهو مخطئ. الذي يدعو بغير علم فهو مخطئ. سواء أصاب أو أخطأ. فهنا مسألة مهمة، قد يقول قائل كيف يعني أصاب ورغم ذلك مخطئ؟ نعم، لأنه ما عنده علم. يعني كما الذي الآن يريد أن يعالج الناس وما عنده علم في الطب، فلما يعالجهم حتى لو أصاب في العلاج، وإنما سيصيب عند واحد أو اثنين أو ثلاثة، ثم والعياذ بالله سيخطئ عند الآلاف. فذلك الدعوة لا بد لها من العلم، لقوله تعالى كذلك: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة. هنا يعني أن يأتي الإنسان ويحرم شيء وهو ما عنده علم فيه، وهو ما عنده علم فيه. فذلك قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي أن الإنسان سيسأل عن هذه الأمور التي يقولها، فالإنسان إذا ما كان عنده علم في مسألة ما يستطيع أن يتكلم فيها. ولا بد في الدعوة من الحكمة والموعظة الحسنة. فالإنسان يدعو الإنسان أو المؤمن يدعو الإنسان الجاهل بأسلوب وبطريقة وبكلام غير لما يدعو إنسانا عالما. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. دله على أنهم أهل الكتاب، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعوهم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه تدعوهم أن يعبدوا الله أو أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى إلى توحيد الله. تدعوهم أولا إلى لا إله الله محمد رسول الله، فهلما أطاعوك أو استجابوا أو أجابوك لذلك؟ فأخبرهم، فأعلمهم، فأمرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهكذا. بارك الله فيكم. فلا بد من كذلك في الدعوة من الصبر، من الصبر أولا العلم، الحكمة، الحكمة مطلوبة، والحكمة هي أن يوضع الشيء في مكانه الصحيح، وأن ينزل الناس منازلهم في الدعوة، وأن يخاطبوا بخطاب يفهموه، أن يخاطبوا بخطاب يفهموه. ولا بد أن يعلم الإنسان حال المدعوين. ذلك قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أي ادعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى بالحكمة. بالحكمة قال العلماء أن تضع الأمور في موضعها، والحكمة هي من الإحكام أي من الإتقان، يعني كل أمر متقن بطريقة متقنة. قال بعض أهل العلم معنى الحكمة هنا، معنى الحكمة هي العلم النافع، والموعظة الحسنة العمل الصالح. يعني ادعوهم بالعلم النافع والعمل الصالح. وقالوا ادعوهم بالكتاب والسنة، ادعوهم بالكتاب والسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة تكون بالتي هي أحسن، قد تكون. فذلك يقول أهل العلم أنه بعض الناس يدعون بالحكمة لإنزال الأمور في منزلها فيفهمون، بعضهم يحتاج موعظة توعظهم موعظة، وبعضهم يحتاج مجادلة، وبعضهم يحتاج عصر، وهي من أساليب الدعوة كذلك. فلا بد يا أخو بارك الله فيكم من بيان بالموعظة. ولا بد كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد من بيان دين الله سبحانه وتعالى. وجادلهم بالتي هي أحسن دائما بالحسنى، ولكن أحيانا يجادل بطريقة أخرى، يعني الأصل اللين، ولكن أحيانا لا بد من كلام قاس على الذي أمامه تدعو. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. فإذا ليس دائما الكلام اللين. النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون فقال سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا. القول اللين هو أنك يا فرعون لست رب الناس، وإنما أنت بشر مثلهم، ويجب عليك أن تتبع موسى عليه السلام. فهذا القول سماه الله لينا، مع أنه على فرعون أقسى أقوى من الحديد، فلا بد من الدعوة. وأما هنا الباب هو المعنى، معنى الباب هو أن الإنسان إذا دعا إلى الخير، الإنسان إذا دعا إلى الخير ودل على الخير فإن له أجر في هذا الأمر، وهو تعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وأما إذا دل على ضلالة ودعا إلى ضلالة فعليه من الإثم بقدر هذا الذي فعله. هذه معاني الآيات الثلاث التي ذكرها المؤلف كما اعتاد، هو لم يأتي بالآيات ثم بالأحاديث. Kapitel 20, Barakallahu fikum, und zwar Hinweisen auf Gutes und Aufruf zur Rechtleitung oder Irrtum. Was wird mit diesem Kapitel gemeint? Das heißt, wenn du jemanden hinweist auf etwas, was Gutes ist, dann bekommst du auch den Lohn dafür. Und wenn du jemanden hinweist auf etwas, was schlecht ist, was Böses ist, dann bekommst du auch die Sünde dafür. Wenn du jemanden aufrufst zum Guten, dann bekommst du Ajr, dann bekommst du Lohn. Rufst du eine Person zum Schlechten auf, dann bekommst du, dann hast du Sünde begangen. Das ist der Sinn in diesem Kapitel, und das haben wir schon gehabt natürlich im vorigen Kapitel, aber trotzdem, der Autor nimmt jetzt nochmal Stellung zu diesem Thema. Und Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala hat immer eine Regel in seinem Buch, in seinem hier, in seinem Werk. Der bringt erstmal Kapitelnamen, dann die Ayat, also vom Koran, und dann die Hadithe von der Sunna. Und manchmal bringt er auch Aussagen von Sahaba oder Aussagen von den großen Gelehrten zu bestimmten Themen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und rufe auf zu deinem Herrn. Und er sagt auch, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung. Und streite mit ihnen mit der besten Art und Weise. Und Allah sagt, und helft einander in Rechtschaffenheit und Gottesfurcht. Und er sagt auch, und es soll sinngemäß natürlich, und es soll unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Guten aufruft und das Rechte gebietet und das Unrecht verwirrt oder das Schlechte verbietet. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. بارك الله فيكم. Diese Ayat, wenn man diese Ayat betrachtet, dann findet man, das geht hier um Aufruf, das geht um Hinweisen. Eigentlich Hinweis und Aufruf, die sind fast gleich, aber Aufruf ist spezifischer. Also du kannst eine Person hinweisen. Was brauchst du, wenn du eine Person auf etwas hinweist? Du brauchst etwas Wissen. Ohne Wissen geht nicht. Du brauchst eine Methode, du brauchst Weisheit. Und das brauchen wir für die Dauer. Für die Dauer, wenn du jemanden zu etwas aufhörst. Wenn du kein Wissen in der Religion hast, dann machst du alles durcheinander. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِالْعِلْمِ. Und folge dem nicht, wenn du das nicht weißt, dass wenn du kein Wissen hast, dann kannst du auch nicht praktizieren. Im Islam gibt es eine Regel, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir lernen, und dann können wir praktizieren. Aber wenn wir kein Wissen haben, dann können wir nicht anfangen. Deshalb, das ist eine Katastrophe, dass man die Leute zum Guten aufruft, ohne dass man selber Wissen hat. Das ist eine Katastrophe. Ohne Wissen kannst du kein Da'wah machen. Angenommen, ich gebe ein Beispiel. Du gehst jetzt auf die Straße und du willst zu einem Platz gehen. Du weißt aber nicht genau, dann brauchst du jemanden, der dir zeigt. Dann fragst du eine Person, du sagst dieser Person, kannst du bitte mir helfen, ich möchte zu diesem Platz gehen. Wenn diese Person weiß, dann sagt dir, okay, du nimmst diese Straße und so weiter. Wenn er nicht weiß, dann sagt er, ich kann dich nicht hinweisen, weil ich nicht weiß. Und in der Religion ist das Gleiche. Wenn du nicht weißt, dann kannst du auch die Leute nicht hinweisen. Du kannst auch die Leute nicht aufrufen, weil du selber kein Wissen hast. Dann du brauchst Hikmah, du brauchst Weisheit. Damit du den Leuten richtig zeigen kannst. Und dann natürlich, du brauchst Methode, du brauchst Wissen, wie die Leute denken. Der Prophet Muhammad, als er Muad in den Jemen geschickt hat, er hat ihm Hinweise gegeben, diesen Leuten der Schrift. Sagen ihnen erstmal, sie müssen La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah annehmen, dann das Gebet, dann Zakat und so weiter. Das heißt, es gibt in unserer Religion Weisheit in der Da'wah. Nicht jeder macht Da'wah, wie er will. Und nicht jeder erzählt, was er will. Sondern es gibt Methoden und es gibt Klarheit, weil Da'wah an sich selbst Religion ist. Und dieses Phänomen, was wir heute betrachten, dass manche Leute auf die Straßen gehen und die machen Da'wah, die sagen, ich mach Gutes. Wenn du kein Wissen hast, dann mach Da'wah erstmal mit dir selbst, dann mit den Leuten. Und wenn man mit den Leuten, wenn man die Leute zu etwas aufruft, was man selber nicht kann und nicht weiß, dann ist das Katastrophe. Man ruft zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinem Weg mit Weisheit. Es wird Weisheit, das wird, du tust das, wenn du ein Wort sagst oder wenn du eine Handlung machst, dann machst du das an die richtige Stelle, in der richtigen Art und Weise. Und auch Da'wah braucht Hikmah. Manche Gelehrten sagen, Al-Hikmah bedeutet hier Wissen. Al-Mu'idh al-Hasana, gute Ermahnung, die sagen, das ist die rechtschaffene Tat. Andere sagen, das bedeutet hier mit Koran und Sunna. Wenn du die Leute zum Guten aufrufst, dann brauchst du Koran und Sunna Wissen, damit du sie zu Koran und Sunna. Und dann streitest du mit diesen Leuten mit der besten Art. Was will mit der besten Art? Das heißt, mit guten Wörtern, mit richtigen Wörtern. Und manchmal auch musst du ein bisschen härter sprechen. Härter ein bisschen sprechen. Und dabei, man denkt immer, man hilft den anderen, indem man ihnen sagt, das ist richtig, das ist falsch. Aber mit Wissen. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir bestimmte Leute, die Da'wah machen können. Nicht alle. Nicht alle. Weil wenn man kein Wissen hat, und dann machen wir Da'wah, dann machen wir Katastrophe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, das geht um dieses Thema hier in diesem Kapitel. Rufst du die Leute zum Guten, dann wirst du Gutes bekommen. Rufst du die Leute zu Schlechten, dann wirst du Schlechtes bekommen. Und du brauchst Wissen, Weisheit, und du brauchst richtige Methode und gute Führung, damit du die Leute zum Guten aufrufst. Und immerhin gibt es einige oder mehrere Leute unter Muslimen, die fähig sind, Da'wah zu machen, damit sie die Leute zum Guten aufrufen. Und beim Guten aufrufen gibt es, barakallahu fikum, Regeln in unserer Religion. Das ist für die Da'wah. Das ist nicht so einfach, ja, ich bin heute Muslim geworden und dann fange ich die Leute zum Islam aufrufen. Erstmal musst du selber den Islam doch verstehen. Du musst selber doch lernen. Und was nutzt dir, wenn du die Leute zum Islam aufrufst und du selber? Du kannst den Islam nicht richtig, du kannst den Islam nicht richtig praktizieren. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und Nabi Mas'ud in Uqbah ibn Amr al-Ansari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ولكن المعنى أنه ما ينقص من أجره شيء لأن الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتبه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا سبحان الله يا خوف الله كنت بين الإنسان نسأل الله السلام. والله هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أمر عظيم خاصة من الحديث الآخر لي فيه دعيت إلى هدى لك أجور الناس. يعني مثلا المؤمن مثلا يصلي إذا دخل المسجد ركعتين فهذا الرجل أخذها منك فأنت لك كل مرة يصلي لك أجر هو راح علمها آخر كل مرة. وهنا الهدى هو الأمر اللي فيه هداية الأمر الذي تبينه للناس تقول للناس صلوا ركعتي الضحى فيصلون فلك من الأجر وتأخذ أجرهم وهم يأخذون الأجر. أما الذي يدعوهم إلى بدعة ضلالة أو يدعوهم إلى شر والعياذ بالله فله من الإثم مثل آثام من تبعه. يعني تجمع كلها عليه تبع. يعني مثلا الإنسان علم الناس بدعة من البدع علمهم احتفال بعيد مولد النبي صاروا يحتفلوا كانوا 100 آثام 100 تعود إليه. علم الناس خير علمهم يقولوا دعاء كل ما يقال هذا الدعاء الأجر كله يأتي. فلذلك لن نصل إلى الصحابة أبدا. ليش؟ لأن كل العمل هذا كله جلسة لا هذه كلها رايحة له سبحان الله. هذا الدين عظيم والله. بارك الله فيكم. دي نيكستنز واي حديثة أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري زاكته تجزنت الله صلى الله عليه وآله وسلم زاكته دريني قد فان لاست كوت الستون بكم دي غلايش بلونك فيدا فولتيتا das wird wenn du die Leute zum Guten aufrufst oder förderst und die machen das das Gute dann bekommst du auch den Lohn von ihnen und die bekommen ihren Lohn. Du sagst einer Person, Achi Barakallahu Fik, es ist gut, dass du jeden Tag früh und Abend dreimal Qul Hu Allahu Ahad, die Surah 112, Qul A'udhu Rabbil Falaq, die Surah 113, Qul A'udhu Rabbil Nas, die Surah 114, dreimal liest. Einmal früh und das wird dreimal früh, dreimal Abend. Wenn die Person das macht, weil er von dir genannt. Jedes Mal, wenn er das liest, dann bekommst du den Lohn von ihm. Der bringt das einem anderen, dann bekommst du auch den Lohn. Du bringst aber, jetzt das nächste Hadith ist sozusagen deutlicher. Abu Huraira, er bekommt den Lohn und du bekommst den Lohn. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige von euch, der um Rechtleitung bittet und aufruft, Gutes zu tun, wird die gleiche Belohnung erhalten wie diejenigen, die ihm folgen und Gutes tun. Und dies wird ihre Belohnung von den Leuten, die ihm folgen. Und dies wird ihre Belohnung um nichts schmälern. Ebenso wird derjenige, der die Leute zu bösen Taten aufruft, die gleiche Bestrafung erhalten oder die Sünde wie diejenigen, die ihm gefolgt sind, ohne dass die anderen deshalb weniger Sünde gemacht haben. Das sind seine Muslime. Was bedeutet das? Bringst du den Leuten Gutes bei? Was richtig ist, Rechtleitung, sagte der Prophet Muhammad. Bringst du ihnen etwas von der Religion? Erinnerst du die Leute an etwas von der Religion? Dann bekommst du den Lohn von allen, die durch dich das praktizieren. Rufst du die Leute auf zum Schlechten, dann bekommst du die Sünde von ihnen allen. Angenommen, du bringst 10 Leuten bei, dass sie Geburtstag vom Propheten feiern. Dann werden sie alle die haben alle Sünde begangen und du bekommst die Sünde von 10 Leuten auf deinen Kopf. plus deine Sünde. Bringst du ihnen was Gutes? Das ist schlecht. Sagt man, Geburtstagfeier von Propheten ist schlecht? Ja, weil das Neuerung ist, das ist Bid'ah. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Es ist eine Neuerung. Und man weiß, dass diese Bid'ah erst im 7. Jahrhundert nach der Auswanderung von Propheten Muhammad s.a.w. angefangen war. Also es gab nicht 600 Jahre, es gab es nie. Oder bringst du den Leuten etwas bei, dass sie lügen oder dass sie betrügen oder dass sie Schirk begehen. Egal, ist etwas, was schlecht ist in der Religion. Keine Rechtleitung. Dann bekommst du die Sünden von diesen 10 Leuten alle. Bringst du den Leuten etwas Gutes bei? Zum Beispiel, du sagst einer Person, unser Beispiel, oder neues Beispiel, du sagst ihm, schau mal, wenn du es weiterkommst, in der Duha-Zeit betest, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt dir so viel Lohn und das ist, als ob du für jeden Körperteil von deinem Körper eine gute Tat begangen hast. Und diese 10 Leute nehmen von dir und die beten Duha. Dann bekommst du den Lohn von jedem Einzelnen und auch deinen Lohn. Ich meine, welcher Gewinn? Das ist wie Schneeball. Schneeball ist das Prinzip. Und immerhin, jeder, der von den anderen auch lernt, du bekommst es. Deshalb, wir werden niemals den Lohn von Sahaba erreichen, von den Gefährten des Propheten. Und alles, was wir machen, alle Muslime, was sie Gutes machen, das geht alles auf Konto von unserem Propheten Muhammad s.a.w. und seine Gefährten. Wisst ihr jetzt, warum die Gelehrten sagen, du wirst niemals den Lohn von Sahaba erreichen? Sowieso alles, was jetzt unsere Sitzung, diese Sitzung, alles, was wir hier sagen, das wird gezählt für sie. Ja. Wie hätten wir die Religion bekommen ohne sie? Radhiallahu anhu. Und ich finde das, ich meine, ich finde diese Leute, die diese Sahabe beschimpfen oder schlecht von den Gefährten des Propheten reden, ich finde diese Leute nicht nur blöd und dumm und boshaft, sondern diese Leute, die haben keinen Verstand. Weil hätten sie Verstand, schaut mal, wir haben voriges Mal erklärt, wenn eine Person getötet wird, dann bekommt der Sohn Adam einen Anteil von der Sünde. Warum? Weil er der Erste war, der mit dem Töten angefangen hat. Und wenn jemand etwas Neues anfängt, dann bekommt er die Sünde dafür. Aber subhanallah, die meisten Leute in dieser Zeit, die verstehen das nicht. Sondern wegen ihrer Meinungen und sowas machen sie alles, was falsch ist. Und die denken, dass sie Gutes machen. Schau mal, das ist hier, das ist sehr gefährlich. So, aufpassen, Barakallahu fikum, bezüglich der Religion. Man musste auf die Zunge beißen, weil diese Sache, das wird übertragen von einer Person zu dem anderen. Angenommen, wirst du gefragt, was sollte man machen in diesem Fall? Und du weißt nicht, und da gibt es so eine Antwort, und diese Antwort wird von einem zu dem anderen gegeben. Dann wirst du die ganze Sünde auf deinen Kopf bekommen. Deshalb, die Gelehrten haben eine Sonderstellung in unserer Religion. Warum? Weil wenn diese Leute Fehler machen, das ist anders als der Fehler von den normalen Leuten. Das stimmt, wenn man das sagt. Aber man sollte den Gelehrten im Guten folgen. Und wenn ein Gelehrter Fehler macht, dann folgt man nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. يا أخوة حقيقة هذا الحديث يخوف الله يخوف من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا حديث مخيف رجل من كذا يبرئ مخ uns anders ganz ehrlich gesagt weil man sich überlegt nicht dass man selber, jetzt ich unterrichte euch zum Beispiel, und wenn ich euch etwas Falsches beibringen würde, Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Was bedeutet das? Ich bekomme das auf meinen Kopf am letzten Tag. Und manche Leute, pass auf, und manche Leute selber, weil sie unwissend waren, die sagen, ja, wir haben den Gelehrten gefragt, wir haben den Lehrer gefragt, wir haben die Ulama gefragt. Und die haben uns gesagt. Das bedeutet, sie sind schuldfrei da. Aber der Alim, der hat das auf seinen Kopf. Aber von der anderen Seite, subhanallah, die Erleichterung, die Hoffnung, wenn du auch den Leuten Gutes beigebracht hast, dann wirst du, subhanallah, so am letzten Tag kommst du, du siehst, oh, so viel Hasanat, Berge. Du sagst, ja, ich habe aber nicht so viel getan, dass ich diese Berge Hasanat bekomme. Na. وعن أبي العباس سهل بن سعيد الساعدي سهل بن سعد عفوا الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر قال يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسل إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال أنفذ على رسلك في رواية أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح يعني على مهلك كما نقول اليوم بارك الله فيكم هذه قصة خيبر خيبر كانت عبارة عن ثلاث مجمعات من حصون وكانت محصنة بشكل يعني قوي جدا حتى أن أهل الإسلام ما استطاعوا أن يدخلوها حاولوا أكثر مرة ما استطاعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر هكذا قال لا أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يده سيكون فتح له خلاص وهنا سبحان الله شوفوا يفتح الله على يده كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحي من عند الله سبحانه وتعالى وزكى عليا من أعظم التزكيات قال علي يحب الله الرسول والله يحبه والرسول يحبها وهذه تزكية هل هي فقط لعلي؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في غير علي بن أبي طالب أيضا أنه يحب الله والرسول ويحب ما نعلمه إلا أنه يحب الله والرسول في الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليست خاصة لعلي رضوان الله عليه وإنما علي أمير المؤمنين ومن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب من أفضل الصحابة وليس أفضلهم على الإطلاق وإنما من أفضلهم رضوان الله عليه فعمر رضوان الله عليه قال ما تمنيت في يوم من الأيام أنه أعطى الراية وتكون للإمارة مثل ذلك اليوم نفيت تزكية أيوة فالناس خاضوا من فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قال يشتكي من عينه كان فيه رمد فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده وضع على عينيه قال علي نظر علي بن أبي طالب بعدها أصبح أفضل مما كان عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة كله مبارك، بساقه، شعره، كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، يعني على مهلك، فإذا وصلتهم ادعوهم أول شيء للإسلام. وقال له فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا. هل لك من حمر النعم؟ حمر النعم هي النوق الحمر. النوق الحمر كانت عندهم أغلى شيء. أنت لما تريد تقول يعني أغلى شيء موجود أحسن لك منه فتقول حمر النعم عفوا. ففيه هذا الحديث فيه مسألة هنا. الشاهد من الحديث يا أخوة، الشاهد هو آخر كلمة، والذي هو إذا وفق بسببك أحدهم للإسلام فإنه خير لك من أموال الدنيا جميعا. فذهب علي ونزع راده ففتح الله على يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا هو فقط في هداية الرجل للإسلام؟ قال أهل العلم لا، ليس فقط. حتى لو أنت دعوت مسلما إلى خير فأخر فكذلك لك الأجر، ليست القضية فقط في الإسلام. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سهل ابن سعد الساعدي أبو العباس erzählte, am Tage vor der Schlacht von Khaybar sprach der Gesandte Allahs folgendes: Morgen werde ich die Standarte, das wird die Flagge, einem Mann übergeben, durch den Allah uns Erfolg und Sieg geben wird. Dieser Mann liebt Allah und seinen Gesandten, und Allah und sein Gesandter lieben ihn. Die Leute verbrachten die Nacht in gespannter Weise und unterhielten sich darüber. Das heißt, wer wird das bekommen? Am nächsten Morgen gingen sie zum Propheten, jeder in der Hoffnung, derjenige zu sein, der diese Ehre erhalten würde. Der Prophet fragte, wo ist Ali ibn Abi Talib? Man hat ihm mitgeteilt, Ali hat Augenschmerzen oder er ist krank von seinen Augen. Der Prophet sagte, schickt nach ihm. Dann kam Ali ibn Abi Talib. Der Prophet Muhammad sallam hat gespuckt in seine Hand und er hat das auf seinen Augen getan. Dann war er gesund, Ali. Er sagte ihm, nimm die Flagge und marschiere zu ihnen langsam, bis du sie erreichst. Und wenn du dort bist, dann rufe sie zum Islam auf und erzähle ihnen, was Allah von Pflichten ihnen gelegt hat. Nämlich, wenn Allah auch nur einen einzigen Menschen durch dich zum Islam führt, ist das besser als eine Herde roter Kamele. Warum sagt er roter Kamele? Weil die roten Kamele die teuersten in ihrer Zeit waren. Das wird, als man sagen wollte, das ist besser für das ganze diesseitige Leben. Das ist besser als die ganze Welt. Da hat man gesagt, die roten Kamele. Barakallahu fikum, in dieser Überlieferung gibt es die Geschichte von Khaybar. Khaybar waren, das war so, die Leute haben sich so verschanzt in Khaybar, dass keiner sie angreifen kann. Es gab Palmen, und es gab natürlich dann Mauern, und die waren drei Stellen, oder Festung, dann könnte man sagen, drei, und in jeder drei Plätze oder drei Orte, und in jedem Ort drei Festungen. Das war sehr schwer, Khaybar einzunehmen. Und die Muslime haben versucht, sie haben das nicht geschafft. Dann hat der Prophet gesagt, morgen gebe ich die Flagge, also die Führung, an eine Person. Diese Person liebt Allah. Diese Person liebt den Propheten. Allah liebt ihn. Und der Prophet liebt ihn. Die Sahaba, jeder wollte das bekommen. Umar sagte, ich wollte das unbedingt bekommen. Weil es gibt hier ein Lob. Das gilt nicht nur für Ali ibn Abi Talib. Der Prophet hat zum Beispiel zu anderen auch gesagt, du liebst Allah und Allah liebt dich. Aber das ist ein großer Lob an Ali und Allah Ali. Dann hat der Prophet gesagt, wo ist Ali? Ali war krank an seinen Augen. Der Prophet hat von seinem Speichel an seinen Augen gebracht. Ali sagte danach, er hat gesagt, ich könnte besser sehen als früher, weil Speichel vom Propheten gesegnet ist. Nicht wie unser Speichel. Ja? Nicht, dass man jetzt kommt und sagt, ja, Speichel von Sheikh. Möge Allah Sufi-mäßig, Shia-mäßig, möge Allah subhanahu uns bewahren. Das gilt nur für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nicht für andere. Auf jeden Fall, der hat ihm gesagt, geh zu ihm, ruf sie zum Islam auf. Aus diesem Hadith, wir wollen nur den letzten Satz, weil das ist, sozusagen, weil dies der Beweis ist. Er hat ihm gesagt, wenn durch dich jemand zum Islam kommt, dann ist das besser für dich als diese Dunya, als das teuerste im Leben. Und das gilt auch für uns. Dass du sagst zu jemandem oder rufst du jemanden zu Gutes auf oder sagst du jemanden Gutes von der Religion, dann wirst du auch den Lohn dafür bekommen. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Dass man weiß, wenn du Gutes tust und verursachst oder zum Guten aufrufst, dann bekommst du den Lohn. Nicht nur für dich, sondern für dich und den Lohn von der Person und von den Leuten, die von ihm lernen und so weiter. Subhanallah, das ist ein sehr schönes Hadith. Das letzte Hadith für heute, Barakallahu fikum, war an Anas, radiyallahu anhu, an Fatan min Aslam. قال يا رسول الله إني أريد الغزوة وليس معي ما أتجهز به قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. سبحان الله. شوفوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الخير والصحابي رضوان الله عليه ماذا يفعل؟ يقول لزوجته أو لفلانة يقول لها إذا ما أعطيتيه فلا أسأل الله ما يبارك لك فيه حتى يبارك الله لك فيه أعطيك كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على خير لو ذهب إلى فلان والرجل استجاب للخير مباشرة وقال لها يا فلانة افعلي هذا الأمر. سبحان الله. بارك الله فيكم. Das letzte für heute. Anas رضي الله عنه berichtete, ein junger Mann vom Stamm von Aslam, der Stamm hieß Aslam, kam zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, sagte, O Gesandter Allahs, ich will mich Ich möchte zum Marschieren und mich anstrengen, aber ich habe mich nicht vorbereitet oder ich finde nicht, dass ich mich vorbereiten kann. Das ist Ausrüstung oder Geld. Der Prophet sagte ihm, geh zu so und so. So und so, das wird eine Person. Denn er wollte das machen, aber er ist krank geworden. Der Junge ging zu diesem Mann Und er sagte ihm, der Prophet verschickt dir Friedensgruß und sagte, gib mir das, du hast dich vorbereitet, um zu marschieren, dann gib mir das. Dann sagte der Mann einer Frau, er sagte, gib ihm alles von meiner Vorbereitung. Und wenn du etwas zurückhältst, dann möge Allah das so machen, dass Allah das nicht segnet für dich. Das geht hier darum, dass der Prophet Muhammad sallam ihm, dem jungen Mann, gesagt, geh zu dem und nimm das von ihm. Also er hat ihn zum Guten hier, oder er hat ihn auf etwas Gutes hingewiesen. So, der Mann hat das und er wollte mit, aber der konnte nicht, weil er krank geworden ist. Das geht hier allgemein um darum, wenn du etwas Gutes machst, dann bekommst du Lohn. Wenn du das selber nicht machen kannst, du kannst andere sozusagen dazu aufrufen. Wenn du das nicht machen kannst, dann hinweisen. Wenn du das nicht machen kannst, dann erklären. Und dafür bekommst du immer den Lohn, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau in diesem Fall gemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, tisliman kathira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Das nächste Mal, inshallah, haben wir Kapitel gegenseitige Hilfe in Frömmigkeit und Gottesfurcht. Also, dass wir uns gegenseitig behilflich sein müssen, damit wir immer, barakallahu fikum, das Beste für uns und für die anderen erreichen können. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch den Fall Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Jetzt, wenn du mir was sagst und ich sag, was ich habe, dann kriegst du den Lohn von uns allen. Und ich kriege dann auch den Lohn von ihm. Richtig. Okay. Der sagt, ich sage ihm etwas, zum Beispiel, ich sage ihm, bete 2 Raka, weil das gut ist. Dann geht er und er sagt dir, bete 2 Raka, weil das gut ist. Der sagt, du bekommst, ich bekomme den Lohn von ihm und von dir. Das stimmt. Und er sagt, er bekommt von dir. Ja, das stimmt. Das wird, ich bekomme 2, der bekommt 1. Wenn du dann noch einem anderen sagst, dass das ist sozusagen wie Übertragung von Lohn. Das ist eine Kette, richtig. Und das fängt immer wieder neu an. Richtig. Na. لا لأنه معذور قاضي شونة فخاقة تزاك فين ان جليغتا زيش انشترينت وان دي هات فيلة جمخت aber mit anstrengen aber das war falsch und die Leute haben das von ihm übernommen und du hast gerade gesagt im Unterricht wenn man etwas Falsches verbreitet dann bekommt die Sünde. Und der Gelehrte hat das gemacht. Gilt das auch für ihn in dem Fall? Nein. Weil der Prophet sagte, wenn ein Gelehrte, wenn ein Alim, wenn er sich bemüht, ein Urteil zu geben, und er macht falsch, der bekommt einen Lohn. Und wenn er richtig macht, dann bekommt er 2-mal Lohn. Der sagt ja, in diesem Fall ist das so, der bekommt Lohn und ist entschuldigt, weil er das nicht absichtlich gemacht hat. Das geht um absichtlich. Wenn der Alim in diesem Fall kein Wissen gehabt hat und er hat das Fatwa gemacht, dann trägt er die Last. Aber wenn er sich angestrengt hat, bemüht hat, dann bekommt er Lohn, auch wenn er Fehler macht. Aber du und ich, wir wissen, dass er falsch gemacht hat. Wenn wir das jetzt praktizieren, wir bekommen Sünde. Weil wir wissen schon, der hat Fehler gemacht. Er bekommt Lohn, aber wir nicht. Na. Und wenn du sagst mir was, kann ich mir das jemand anderem erklären. Und er dann trägt er die Last, nicht ich. Aber er hat was verstanden, nicht ich. Ich sage dir zum Beispiel, bete 2 Raka'a. Und du gehst und du sagst, der hat gesagt, bete nicht. Du hast dann Fehler gemacht, nicht ich. Sondern wir sagen, gute Tat. Was sagst du? Gnade, das ist kein Hasana. Hasana bedeutet, das ist der sozusagen ein Teil vom Lohn. Lohn besteht aus Hasanat. Das bedeutet, du bekommst 1000 Euro. Die 1000 ist dein Lohn. Und Euro, jeder Euro ist Hasana. Und ungefähr, auch nicht jetzt, was man geht, sagt, aber Hussein sagt, Euro ist Hasana. Ja, das fehlt mir noch. Das ist Beispiel. Ja. شيخ الجوز تعرف باللي هذه الانسان هذا السيد اللي دار بدعه باللي بدعه هذا نقولوا انت هذه البدعه علاش من السن؟ تكسب عليها الف طبيعي داس امر بالمعروف نهي عن المنكر نصيحه انا بيزون مخت بدعه وندوزاكس ايم داس از بدعه بكم زو دافي لون ناتيرلي weil du einen Hinweis gegeben hast, das falsch ist. Aber wenn er das nicht weitermacht, dann trägt er die Last. Du hast deine Pflicht gemacht. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دي بودر شفستر ام انترنت morgen fangen wir 19:30 Uhr an nicht 19:15 Uhr bitte ein newsletter auch schreiben und ich bitte die brüder und schwestern dass sie sich anmelden erstmal bei mir Twitter, barakallahu fikum. Mein Name ist Abu Al-Hussein. Das ist bei Twitter. Und bei Facebook, wie heißen wir Facebook? Ja, bei Facebook, Imam Hassan, ich bin auf der Reise und sowas, dann habt ihr alle Unterricht. Abu Jamal kommt, normalerweise, Tamhid kommt wegen Fragen, nicht ich.